schön, will ungeküsst durchs Leben gehen. Nur du allein, das kann doch nicht sein. Tausendmal lang, glaubst du, dass es gefährlich wäre? Was mir ganz unerklärlich wäre, hab keine Angst, wenn du dich bangst, komm nur her. Dummes kleines Ding, wenn du wüsstest, was Liebe ist, hättest du mich längst geküsst. Dummes kleines Ding, wenn du wüsstest, wie wohl das tut, wärst du mir nochmal so gut. Liebe ist gar kein Geheimnis, Liebe ist sonnenklar. Dummes kleines Ding, wenn du wüsstest, wie schön sie ist, wären wir schon heute ein Paar. Bitte dich, glaub, was ich sage. Liebe ist gar kein Geheimnis. Liebe ist sonnenklar.